Transparenz für die Ohren. Aufzeichnung läuft. Sehr schön. Herzlich willkommen zur Vorstandssitzung des Bundesvorstands der Piratenpartei am 7.5. um 20 Uhr. Beginn 20 Uhr. Die Versammlungsleitung mache ich. Protokoll hat sich Gabriele bereit erklärt. Jan ist auch da, wenn ich das gesehen habe. Wahrscheinlich zusammen. Das macht das Editieren immer besonders unterhaltsam für die Zuschauer. Dann Zulassung von Gästen und Audioaufzeichnungen ist Usus und sollte entsprechend eingetragen sein. Die Beschlussfähigkeit ist anhand der gegebenen Einladung und der anwesenden Vorstandsmitglieder gegeben. Das heißt, passt. Die Genehmigung des letzten Protokolls ist mit 4 Stimmen dafür noch nicht abgeschlossen. Das heißt, falls nicht noch jemand... Okay, Stefan hat sich eingetragen. Damit ist das Protokoll vom letzten Mal genehmigt. Und wir kommen zum Tagesordnungspunkt Nummer 2. Der Termin der nächsten Sitzung ist der 21. Mai 2015 um 20 Uhr im Mumble. Und wir kommen zum Tagesordnungspunkt Nummer 3, der Bericht des Vorstands. Ich war beim Bundespressetreffen in Weimar. Das war sehr konstruktiv. Es waren rund 40 presseaktive Mitglieder der Piratenpartei aus dem gesamten Bundesgebiet da. Jugendherberge ist für unsere Veranstaltung ein bisschen zu klein gewesen. Der Veranstaltungsraum war extrem voll, aber es hat Spaß gemacht, abends draußen grillen zu können. Also das Ambiente für Piraten war durchaus cool. Also könnte man wieder nutzen, wenn die Gruppe ein Ticken kleiner ist. Dann war ich mit Christus zusammen bei einem Treffen mit japanischen Abgeordneten in Berlin in der japanischen Botschaft. Die wollten von uns wissen, was wir zum Thema E-Voting und Liquid Democracy sagen können. Die wollten explizit wissen, wie zufrieden wir mit unserem Tool Liquid Feedback sind. Haben uns erklärt und gezeigt, was sie da so tun und vorhaben. Ihr Ziel ist es, 1 Million Mitglieder zu kriegen, weil bei denen nämlich stimmberechtigt in ihrem E-Voting-System alle Mitglieder sein sollen und sie wollen das auf eine breite Basis setzen. Und sie kannten Lime-Server nicht, um eine schnelle Umfrage zu machen. Das war etwas, was wir ihnen mitgeben konnten. Ansonsten war es ein sehr interessantes Gespräch. Dann war ich in Bremen übers Wochenende zum Wahlkampf-Endspurt, um moralische Unterstützung zu liefern, um einfach zu helfen, zu plaudern, zu reden. Wir haben ein bisschen Reden gehalten und haben beeindruckt festgestellt, dass die Bremer einen guten Wahlkampf machen. Das muss man ihnen lassen. Ich bin begeistert. Und ich war zu einem Vortrag eingeladen zum Thema Überwachung von der Uni oder bei der Uni Regensburg. Das war insofern für mich beeindruckend, weil ich am Ende meines Vortrags festgestellt habe, dass ich inzwischen tatsächlich pessimistisch bin, was die Möglichkeiten, den Kampf gegen NSA und BND noch zu gewinnen betrifft. Aber das ist ein Thema, das man gerne an anderer Stelle mal diskutieren sollte. So, gibt es Fragen zu dem, was ich gemacht habe? Dem scheint nicht so, dann würde ich Carsten bitten. Jo, schönen guten Abend von mir nochmal. Bei mir ist das nicht ganz so lang. Ich war auch beim Bundespressetreffen in Weimar, allerdings nur Freitag bis Samstag früh. Ansonsten die normale Ticketbearbeitung, OTRS Redmine. Das manchmal doch recht spannende Tagesgeschäft. Hatte ein paar Real-Life-Termine hier vor Ort, die ich wahrnehmen musste. Habe ein bisschen Körper im Moment, von daher ein bisschen krank und bedingt durch Studientage und jetzt auch den anstehenden Streik muss ich mich ein bisschen mehr der Kinderbetreuung widmen, was mich natürlich dann ein wenig in der Zeit kappt, die ich ansonsten für die Partei aufgebracht habe. Dankeschön. Gibt's Fragen an Carsten? Das scheint nicht der Fall. Dann würde ich Christus bitten. Ich war... Weimar war ich. Das Wochenende. Boah, Christoph. Kannst du lauter? Christoph? Ja, jetzt geht's. Okay, Ich bin gerade in Bremen und draußen. Ich war in Weimar. Ich war mit Segen in der japanischen Botschaft. Dann war ich noch in diversen anderen Sachen. Ich werde das meist dann nachtragen, weil ich es gerade nicht im Kopf habe, wo ich überall war. Okay, gibt es Fragen an Christus? Scheinbar nicht. Dann würde ich Bernd bitten. Jo, guten Abend zusammen nochmal. Ich war da auch in Weimar bei dem Bundespressetreffen und es war sehr, sehr angenehm, die Location. Anders allerdings der Tagungsraum selber für die große Anzahl an Teilnehmern ein bisschen zu klein. Da müssen wir dran schrauben. Sonst denke ich, ist Weimar, die Jugendherberge, wo wir waren, sehr zu empfehlen für solche Dinge. War sehr gemütlich. Dann die üblichen Dinge, Tickets, Mails, Telefonate, gab so ein paar Sitzungen, auch die Pressesachen, die Öffentlichkeitsarbeitssachen und so weiter. Und Website-Sachen. Unter anderem sind wir da jetzt am Überlegen, Piwik, also so ein Statistik-Tool zu aktivieren. Da sind gerade ein paar Gespräche im Hintergrund und ich denke, da wird es eine Go geben. Ich habe, glaube ich, dazu auch an euch noch was geschrieben, da reden wir dann an anderer Stelle ausführlicher drüber. Gibt es dazu Fragen? Das scheint nicht der Fall. Dann würde ich Stefan bitten. Ja, dann haben wir wie üblich, was ihr vom Schatzmeister hören wollt, die Kontostände. Insgesamt liegen wir bei 434.060,53 €. Einzelne Konten sind im Pad eingetragen. Wobei man dazu sagen muss, Beitragskonto mit 111.963.000, wenn es also wirklich alles Beiträge sind, gehören uns, dem Bund, nur 40% und die anderen, der Rest geht irgendwo in die Untergliederung raus. Da ich letztes Mal nicht da war, ein bisschen weiter ausgeholt. Ich war 10. bis 15. April als Demo-Beobachter beim G7-Außenministertreffen in Lübeck mit der Vor- und Nachbereitung. Da ist das allerdings ziemlich friedlich abgelaufen, was ihr wahrscheinlich aus den Medien mitgekriegt habt. Ich denke, das richtige G7-Treffen wird härter werden. Und ansonsten habe ich meine harten Schatzmeisterarbeiten, insbesondere mit einigen Mails, Tickets und Telefonaten gehabt. Und mir sitzt natürlich auch jetzt, der gleich berichtet, mein stellvertretender Bundesschatzmeister als Landesschatzmeister im Nacken. Und Lothar, ich kann dir auch gleich mal sagen, den KV Rendsburg-Eckernförde kannst du streichen, weil der ist wohl jetzt mit allem aktuell. Okay, gibt's Fragen an Stefan? Scheint nicht der Fall, dann würde ich gleich an den eben erwähnten Lothar weitergeben. Ja, bei mir fängt jetzt so die Arbeit für den Rechenschaftsbericht so richtig an. Wo ich gerade dran bin, ist die Untergliederung unterhalb Landesverbände, die mir als mit fehlenden Unterlagen gemeldet worden sind, anzumahnen. Da möchte ich auch allen, die zuhören, mal bitten, wenn ihre eigene Gliederung dazugehört, das entsprechende Pad habe ich dort verlinkt auch im Protokoll-Pad, die Wiki-Seite dazu, mögen Sie doch bitte mal Ihren Vorstand ansprechen, weil das generiert einfach nur Arbeit, wenn die ihren Teil nicht machen. Und das muss ja eigentlich nicht sein. Ja, ansonsten war ausschließlich Routine-Sachen bei mir. Also so die Schatzmeister mit Beitragskonto, Mumble, Tickets, Mails und so weiter. Wenn Fragen sind, nur raus damit. Eine ganz kurze gerade, Lothar, wo ich auch den Besprechungstermin mit Wirtschaft zuversehe. Ich hatte da noch keine Mail zugesehen gehabt. Wann ist der? Hatte ich dir gestern geschickt, soweit ich weiß. Der ist am 21., also heute in 2 Wochen. Okay, das ist wunderbar, weil nächste Woche hätte mir fast noch schlechter gepasst, außer den 11. Montag, den ich ja schon abgesagt hatte. Aber in 2 Wochen ist er praktisch. Das ist gut, danke. Okay, gibt es weitere Fragen an Lothar? Das scheint nicht so. Dann vielen Dank und Hermin wäre dran. Ja, einen schönen guten Abend auch von mir. Wir kommen zu den Mitgliederzahlen. Insgesamt haben wir 22.708 Mitglieder, davon 5.243 stimmberechtigt. Das entspricht einer Quote von 23%. 88 schwebende Mitglieder haben wir und 1.058 verifizierte. Die Details nach Landesverbänden, wie immer auf dem Vorstandsportal aufgeschlüsselt. So, was habe ich gemacht? Ich war am 29.04. bei der Fraktion der Grünen in Bergheim zu Besuch und habe mich mit denen über ein Projekt unterhalten zum Thema Crowdfunding für Bürgerprojekte. Das war sehr interessant. Ich war ebenfalls wie meine Kollegen am 2.5. bei der Wahlkampf-Endsportparty in Bremen. Ich war heute Morgen bei der Aktion Lasst Stühle wackeln vom Kanzleramt in Berlin. Und ich war beim Untersuchungsausschuss heute. Außerdem noch diverse Mumbles, Telcos etc. Ihr kennt das. Gibt es Fragen an Herrn? Herrn, ich vermute mal, Backheim meinst du irgendwo in NRW da bei euch? Weil es gibt Korrekt. So schätzungsweise 50, 60 Bergheims in Deutschland, glaube ich. Bergheim im wunderschönen Rhein-Erft-Kreis, meine ich. Okay. Gibt es noch weitere Fragen an Hermi? Scheint nicht so. Dann, lieber Marc, bist du dran. Ich war auch auf der Wahlkampf-Endsportparty in Bremen. Die Thüringer haben wunderbare Bratwürste gegrillt, waren sehr lecker und ist auch, denke ich, gut angekommen. Dann am Sonntag waren wir in Bremerhaven. Bei dem Blütenfest Geestemünde haben die Bremerhavener einen relativ großen Infostand aufgezogen und auch dieses Vogelfutter in Hanftütenform verteilt und habe halt an den diversen Mumbles teilgenommen, also Redaktionskonferenz, Vorstandssprechstunde und so weiter. Okay, gibt es Fragen an Marc? Das scheint nicht der Fall. Michael ist nicht aufgetaucht. Okay. Damit wären wir durch den Tagesordnungspunkt 3 durch und kommen zum Top 4 Anträge. Wer ist der Antragsteller von dem Antrag 4.1? Jürgen Stemmke, ist der da? Möchte jemand was zu diesem Antrag sagen? Bin ich noch zu hören? Ja. Ich denke, die Anmerkung, die vermutlich Carsten oder Jan eingetragen hat, ist eigentlich kein schlechter Vorschlag. Sind von mir. Okay. Gibt es Einwände gegen die Vertagung und Rücksprache mit dem Datenschutzbeauftragten? Wahrscheinlich nicht der Fall. Dann machen wir das so. Antrag ist vertagt. Und wir kommen zum Antrag 4.2. Vorstandsassistenten. Dafür ist schon eingetragen. Hier, Hermi, das ist der Antrag von dir. Willst du was dazu sagen? Ja, im Großen und Ganzen geht es eigentlich nur darum, dass alle Assistenten, die Dinge tun, auch irgendwie auf unserem Vorstandsportal genannt werden, so wie es eigentlich vorgesehen ist. Okay, gibt es Fragen dazu? Frage direkt nicht. Ein Hinweis und Anmerkung. Wir haben ja eine Geschäftsordnung beschlossen und da haben wir unter Paragraph 5 Transparenz eigentlich schon beschlossen, dass alle Beauftragungen zentral und gut auffindbar auf einer Liste zu veröffentlichen sind. Das ist also ein bisschen zumindest deckungsgleich. Also Schaden tut es natürlich nichts, wenn wir es noch mitgeschrieben. Okay, dann würde ich Kollegen bitten, ihre Stimmen einzutragen, wenn keine weiteren Fragen mehr sind. Ja, es gibt eine Frage im Chat. Okay, die da wäre? Ich habe eine Frage. Die Frage ist, wie sind Vorstandsassistenten definiert? Das kann jetzt vom bearbeiteten Ticket und hat Zugriff auf Vorstandsmitglied bis hat einem Vorstandsmitglied mal bei der Formulierung von einem Text geholfen gehen. Also ich glaube, ich traue meinen Vorstandskollegen so viel Augenmaß zu, dass jemand, der mal irgendwo eine Tür aufgehalten hat, nicht als Assistent des Vorstandsmitglieds genannt wird. Während hingegen jemand, der permanent oder regelmäßig hilft, bestimmte Aufgaben, die mit dem Vorstandsamt zusammenhängen, zu erledigen, eben tatsächlich eine Assistenz ist. Also, was weiß ich, Mails beantwortet oder irgendwelche Accounts mit Betrag beobachtet und pflegt oder Texte vorbereitet, Reden schreibt und. Also da gibt es viele Dinge, die wir so als Task haben und Leute, die uns dabei helfen, werden gemeinhin unter diese Kategorie zusammengefasst und sind eben entsprechend des Beschlusses dann im Vorstandsportal namentlich zu nennen, um einfach Transparenz herzustellen und auch die Möglichkeit zu schaffen, die Leute entsprechend anzusprechen, wenn man Dinge braucht, die genau in dieses Aufgabenfeld fallen. Also wäre es vielleicht auch sinnvoll, wenn bei den jeweiligen Assistenzen dann das Aufgabenfeld kurz beschrieben oder benannt ist. Auch dazu noch kurz eine Anmerkung, weil wir eigentlich diese Begriffsbestimmungen, was Beauftragte und Assistenten dann sind und so eigentlich auch in der Geschäftsordnung schon näher definiert haben. Ich glaube, Micha hat sich da letzten Sommer ein bisschen Mühe gegeben und ich finde es eigentlich bis heute gut. Okay, gibt es noch weitere Fragen? Ja, sofern... Darf ich? Ja, schieß los. Sofern manche jetzt eurer Helfer aus datenschutztechnischen Gründen vielleicht nicht genannt werden möchten oder ihren Klarnamen dort nicht haben wollen, wie wollt ihr das handhaben? Da steht natürlich dann das berechtigte Informationsinteresse dann auch der Basis oder auch externer, sonstiger Menschen und Effizienzaspekte stehen dem natürlich entgegen, aber Datenschutz und so ist natürlich auch ein Thema bei uns, ne? Ja, klar, das steht auch in einem Antrag drin. Also soll die jeweiligen Assistenten keine öffentliche Namensnennung wünschen, so sollte zumindest der Bundesvorstand als Gremium über die entsprechenden Personalien informiert werden. Okay, dann habe ich das, mein Fehler, Entschuldigung. Okay, alles klar. Gibt es weitere Fragen? Dann teile ich der Antragstellerin mit, dass der Antrag mit 6 Stimmen angenommen ist. Und ich bitte meine Vorstandskollegen, den Antrag auch entsprechend umzusetzen. Das heißt, falls jemand Unterstützung bei seiner Arbeit hat, 7 Stimmen angenommen. Falls jemand Unterstützung bei seiner Arbeit hat, wäre es dann toll, wenn das auch entsprechend dokumentiert wäre. Gut, das war alles, was wir an Anträgen heute hatten. Und damit kommen wir, ich habe keinen übersehen oder was vergessen, oder? Scheint nicht so. Damit kommen wir zum Tagesordnungspunkt 5, Sonstiges. Die Umlaufbeschlüsse seit der letzten Sitzung kann man im Redmine nachlesen. Die sind dort veröffentlicht. Und wir kämen zum Tagesordnungspunkt Nummer 6, Fragen an den Bundesvorstand. Ich wurde kürzlich darum gebeten, explizit darauf hinzuweisen, dass das hier auch die Möglichkeit ist, nachzufragen, wenn man einen Antrag gestellt hat, der scheinbar noch nicht behandelt wurde oder wenn ein Antrag abgelehnt wurde und man gerne wissen würde, warum das so ist. Also falls ihr Fragen an uns habt, ist das jetzt genau der richtige Zeitpunkt, damit rauszurücken. Bauer Jupp, ist das die Ankündigung einer Frage? Ja, nicht eine Frage, sondern eher eine Anregung. Und zwar die Umlaufbeschlüsse. Die dienen ja eigentlich nach meinem Dafürhalten dazu, auch zwischen den Sitzungen halt Beschlüsse fassen zu können. Es kommt doch immer wieder vor, dass jetzt eine Sitzung stattfindet und noch offene Umlaufbeschlüsse sind. Da würde ich es gut finden, wenn in der Sitzung selber noch alle offenen Umlaufbeschlüsse dann auch behandelt werden zumindest. Wenn das mal sowas macht. In NRW machen wir das zum Beispiel. Finde ich ganz gut. Okay, habe ich das jetzt richtig verstanden? Es würden dann praktisch alle offenen Umlaufbeschlüsse automatisch in die Sitzung übernommen. Genau. Ich würde das grundsätzlich positiv betrachten. Was sagen meine Kollegen dazu? Passt. Also wenn wir nicht innerhalb des Umlaufbeschlusses gesagt haben, wir müssen es erstmal zurückstellen, warum nicht? Klar. Nee, möchte ich mal dagegen sprechen, weil Umlaufbeschlüsse haben eigentlich die Qualität, dass sie relativ schnell abgestimmt werden. Warum wir das nicht immer schaffen, das möchte ich jetzt hier gar nicht ausdiskutieren. Das Problem, was wir dann aber haben, ist, dass wahrscheinlich Umlaufbeschlüsse noch weniger Beachtung finden, weil sie dann ja irgendwann in 14 Tagen als Sitzungsbild auf den Tisch kommen. Mein Dafürhalten ist, dass wir uns mehr darauf konzentrieren, diese Umlaufbeschlüsse auch zeitnah abzustimmen. Das kann nicht so schwer sein. Das ist natürlich ein guter Punkt. Ja. Ich würde gerne wieder an dieser Stelle, wenn wir schon diskutieren, den Vorschlag in den Raum stellen, Umlaufbeschlüsse einfach zeitlich zu begrenzen. Wenn jemand innerhalb von 72 Stunden nicht die Möglichkeit hat, sich damit zu beschäftigen, ist es halt wahrscheinlich nicht wichtig genug. Aber die Diskussion können wir gerne an anderer Stelle fortführen. Ja, die sind mit der Wichtigkeit, deswegen komme ich ja drauf auf die Vorstellung. Ich meine, Umlaufbeschlüsse können schnell gehen, sollten schnell gehen. Aber wenn es dann mal nicht schnell geht, dann ist halt der nächste Punkt die Vorstandssitzung und da können sie beschlossen werden oder eben auch zurückgestellt werden, wenn das einen Grund hat. Wir können Folgendes machen. Wir nehmen das Thema mal mit in die nächste Vorstandsklausur. Die ist in 2 Wochen und dann können wir das dort nochmal besprechen. Damit müsste nur jemand das in das Pad übertragen, damit wir das nicht vergessen. Ja, das steht schon auf meiner Tagesordnung. Oh je. Okay, na prima. Okay, dann Putzer. Ich habe nur eine Nachfrage dazu. Ich kenne eure GO oder Satzung nicht so in- und auswendig, aber Umlaufbeschlüsse beendet ihr, also die sind als angenommen, wenn die Mehrheit von euch zugestimmt oder abgelehnt hat, also wenn das nicht mehr änderbar ist durch die offenen Stimmen, oder? Ja. Okay, war nur eine Nachfrage. Okay. Gibt es weitere Fragen an den Bundesvorstand? Scheint nicht der Fall. Dann hätte ich noch zwei Infos, die ich gerne an der Stelle loswerden würde. Das eine ist, wir sind nächstes Wochenende, zumindest Samstagabend und Sonntag, nochmal in Bremen, beim Wahlkampf Ende, um beim Ergebnis dann auch tatsächlich dabei zu sein. Und wir haben Hilfe. Wir haben nicht nächstes, sondern übernächstes Wochenende, also 23. und 24. Mai, unser Klausurwochenende. Das findet im Saarland statt. Wir haben eine Anfrage, ob wir uns am Freitagabend irgendwie mit Saarländer Piraten treffen wollen. Das würden wir sehr gerne. Und müssten wir nur die Mail beantworten. Entweder Carsten, du magst es, oder ich kümmere mich drum. Und was noch ist, an dem 23. Mai findet in Karlsruhe eine Aktion zum Schutz des Grundgesetzes bzw. des BGHs statt. Zu der würde ich meine Vorstandskollegen gerne mit hinnehmen, so dass wir da tatsächlich als Bundesvorstand aufschlagen. Ich glaube, das wäre ein gutes Zeichen, um einfach diese Institution zu würdigen. Da müssen wir mit unseren Kollegen nochmal reden, wie wir das dann organisatorisch machen. Aber es ist zumindest angedacht. So, gibt es noch weitere Fragen an den Vorstand? Tja, liebe Leute, dann würde ich vorschlagen, 20:24 Uhr, ich beende die heutige Vorstandssitzung damit. Ich bedanke mich bei Gabriele und Jan fürs Protokoll, bedanke mich bei meinen Kollegen für die Arbeit und bei allen Zuhörern für ihr Interesse und wünsche euch noch einen schönen Abend. Danke auch und schließe mich dem an. Vielen Dank euch und allen guten schönen Abend. Schönen Abend. Schönen Abend. Tschüss. Danke. Tschüss deinerseits. Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.